Ihr Lieben, ihr habt gerade eine Serie, die heißt Wake Up, Aufwachen. Und ich merke, ich komme ja viel rum gerade und auch bei uns in Berlin, wir haben eine Jüngerschaftsschule, wo wir Christen trainieren und schulen, im Alltag klar zu gehen mit Jesus. Und ich weiß, wie schwer das manchmal ist, ganz klar mit Jesus zu gehen. Meine Tochter kam jetzt in die Schule im September. Und dann kommen schon so die ersten Themen. Die ganze Schule, also Grundschule, 1. bis 6. Klasse, geht ins Kino. So, und dann sagen sie, was sie für einen Film gucken wollen. Die kleine Hexe Lilly oder sonst sowas, ich weiß nicht, wie die heißt. Kleine Hexe oder so. So, und ist das schon das erste Thema, wo ich als Christ und als Vater und auch als Leiter weiß, naja, so mit den Hexen, das muss jetzt meine Tochter nicht so kennenlernen. Und ihr merkt, dass ihr im Alltag immer herausgefordert seid, mit Sachen umzugehen, die nicht gut sind. Und die Frage ist ja immer wieder für uns Christen, wie gehen wir damit um? Haben wir selber die Kraft dazu? Schaffen wir es einfach durch Disziplin, uns an Dinge zu halten oder nicht zu halten? Oder wie gehen wir da eigentlich drin vor? Und ihr wisst es vom Alten Testament her, und ich bin auch gerade wieder voll mitten im Alten Testament, und ich sehe eigentlich die ganze Zeit, dass das Volk Gottes, und ich zähle uns in der heutigen neutestamentlichen Zeit zum Volk Gottes, andauernd versagt haben. Immer wieder. Obwohl sie Gott mehr erlebt haben, als wir das, glaube ich, bis jetzt getan haben. Sie haben Gott erlebt und trotzdem sind sie immer wieder gefallen. Und immer wieder hat Gott durch die Propheten zum Volk Gottes gesprochen. Und dann gab es wieder Krankheit und dann gab es wieder eine Dürrezeit. Also man hatte kein Essen, man hatte kein Wasser oder was auch immer. Und wir sehen anhand der Bibel, an dem Alten Testament, dass der Mensch es nie geschafft hat, alles richtig zu machen. Richtig? Richtig. Und so sieht es aus. Und ich weiß, dass es heute auch so ist. Ich weiß, dass wir es niemals schaffen werden, alles richtig zu machen. Aber umso wichtiger zu wissen, und ich finde übrigens euer Kreuz total genial, hattet ihr das letzte Mal auch schon, letztes Jahr? Nee, ne? Ich finde das richtig schön, oder? Und weißt du, warum ich das so schön finde? Weil es, egal wo du es hinstellst, klar, du brauchst den Strom noch, ja, aber es leuchtet in der Dunkelheit. Und es ist leer. Und es ist ein großes Thema heute. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, für unsere Schuld gestorben ist, dürfen wir, sobald wir Dinge falsch gemacht haben, immer wieder zu Gott kommen und sagen, es tut mir leid. Und Gott ist da und sagt, hey, es ist in Ordnung. Weil Jesus hat für dich bezahlt. Aber es geht viel weiter. Nur das Kreuz, dass wir mit Gott leben können, das ist das Wichtigste. Aber was wir dadurch im Alltag erleben können, es ist etwas, was mich herausgefordert hat am Anfang, aber was mich in eine Freiheit geführt hat in vielen Dingen, und zwar die Autorität des Gläubigen. Was hast du für eine Autorität, weil du mit Jesus unterwegs bist? Und das schauen wir uns heute mal ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob du den Epheserbrief kennst. Kennt ihr den Epheserbrief? Pastor Henry, guck mal rum. Wie viele Leute jetzt sagen, sie kennen den Epheserbrief? Wer kennt den Epheserbrief? Jetzt melden sich plötzlich schon ein paar mehr, weil du geguckt hast. Ihr Lieben, ich kann es euch nur empfehlen. Dieser Epheserbrief bei mir ist der kunterbunt. Ich bin auch so ein Typ, ich brauche immer Farben, ne? Ich muss immer was sehen können. Aber was da alles drin steht, ich meine, jeder Brief ist gut, ist ja völlig klar. Beim Epheser, gerade bei diesem Thema Autorität des Gläubigen, empfehle ich euch, dass ihr euch da mal richtig rein lest und es richtig aufnehmt. Manches hört sich so ein bisschen komisch an, aber dazu gibt es ja tolle Studienbibeln, Kommentare, Leiter, Pastoren, die man dazu fragen kann. Aber dieser Brief hat mich in dem Thema Autorität des Gläubigen von meiner Art und Weise, wie ich für Leute bete, wie ich selber überhaupt bete, verändert. Weil ich dadurch verstanden habe, was eigentlich noch passiert ist, als Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist. Lass uns dazu ein paar Bibelverse lesen, und zwar zuallererst Epheser 1, 19 bis 20. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also es geht hier um diese ganze Macht und Kraft, die Gott hat, die er auch an uns hat wirken lassen. Und Vers 20, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Das heißt, in dem Moment, ich weiß, es hört sich so ein bisschen, hä, wie, was, himmlische Regionen und zur Rechten und wie und was, lass uns da mal reingehen. Diese Macht, die er an uns hat wirken lassen, ist dieselbe Macht und Kraft, die er hat an Jesus oder durch Jesus wirksam werden lassen, als er ihn auferweckt hat. Viele glauben, dass Jesus aus eigener Kraft aus dem Totenreich auferstanden ist. Die Bibel bezeugt aber, dass Gott ihn aus den Toten herausgezogen hat. Also die Kraft des Allmächtigen, des Schöpfers, steht dahinter. Nicht irgendein Mensch, der gestorben ist, sondern die Kraft des Allmächtigen. Und natürlich wissen wir, dass Gott, Jesus und der Heilige Geist eins sind. Aber Jesus selbst war als Mensch, als Fleisch auf der Erde. Obwohl er Gottes Sohn war. Das ist auch was so vom Kopf erstmal zu verstehen ist. Wie kann denn ein Gott als Mensch auf der Erde sein und da ist er Mensch, aber trotzdem auch Gottes Sohn und ja, das ist so dieses Übernatürliche, was ja eh bei Jesus ist. Aber als er gestorben ist, ist er als Mensch gestorben. Er ist als Mensch gestorben, sonst wäre er niemals gestorben. Wenn er nicht Mensch gewesen wäre, wäre er nicht gestorben. Also er war Mensch in dem Moment und ist gestorben und Gott hat ihn rausgeholt und in dieser Kraft, in derselben Kraft, hat er an dir das wirksam werden lassen, als du dich für Jesus entschieden hast. Als du dich für Jesus entschieden hast, als du wiedergeboren wurdest, ist dasselbe mit dir passiert. Steht in der Bibel. Und er setzte Christus wohin? Zur Rechten. Zur Rechten in die himmlischen Regionen. Zur Rechten seines Thrones ist damit gemeint. Also von Gottes Seite her zur Rechten. Und da ist interessant zu wissen, was das bedeutet, zu seiner Rechten zu sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr solche alten Filme kennt, so noch mit Ritter und Prinzessin und König. Da hat man oft gesehen, dass zur Rechten des Königs jemand saß. Und wisst ihr, was derjenige gemacht hat? Derjenige, der zur Rechten des Königs saß, war im Prinzip die ausführende Gewalt, die ausführende Kraft von dem, was der König gesagt hat. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand zum König kam und wollte sich beschweren oder jemand hat was falsch gemacht oder was auch immer, hat der König sich das angehört und hat aber nicht direkt mit den Leuten gesprochen, sondern er hat zur Rechten zu seinem Mann, damals waren es immer nur Männer, heutzutage wissen wir, Frauen gilt dasselbe, hat zu dem Mann gesprochen und hat ihm das Urteil gesagt, was der König denkt. Und derjenige ist dann aufgestanden und hat das vollstreckt, was der König gesagt hat. Das heißt, dieser Mann neben ihm hatte die Autorität von Gott bekommen, die Dinge zu tun, was Gott denkt, was der König denkt, in dem Falle, was Gott denkt, was gemacht werden soll. Das ist doch interessant, oder? Wenn du dann jetzt aber weißt, und jetzt lesen wir mal den nächsten Vers, und zwar auch im Epheser 2, Vers 4 bis 6. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner große Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus der Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das bedeutet auf Deutsch, oder für die, die jetzt eine Übersetzung bekommen, weiß nicht, welche Sprachen ihr alle übersetzt, das bedeutet, dass in dem Tag, wo du dich für Jesus entschieden hast, wiedergeboren wurdest, wurdest du durch Jesus mitversetzt zur Rechten Gottes. Das heißt, du hast eine Autorität bekommen, weil Jesus jetzt in deinem Leben ist, Jesus in dir ist, eine Autorität, dass du die Dinge tun darfst und sollst, die Gott denkt, die Gott möchte, dass du hier tust auf der Erde. Und wenn du weißt, dass so jemand hinter dir steht, der Schöpfer, der die Welt geschaffen hat, der den Plan für dein Leben schon hatte, bevor du geboren wurdest, der dich besser kennt als jeder andere, der seinen Sohn für dich auf die Erde geschickt hat, damit er für dich stirbt, damit du eine Beziehung zu Gott haben kannst, dieser Gott, der steht hinter dir. Der gibt dir Autorität, die Dinge zu tun, die er gut findet, dass du sie tun sollst auf der Erde. Deswegen sind wir ja auch auf der Erde. Oben im Himmel würde uns das gar nichts bringen. Wenn wir jetzt schon im Himmel sein würden, was würde uns das bringen, die Autorität Gottes zu haben im Himmel? Vielleicht darfst du sagen, nee, die drei Engel, die müssen nach rechts gehen und nicht nach links. Ja, aber es macht ja keinen Unterschied auf der Erde. Sondern er hat dir die Autorität gegeben, dass du auf der Erde Licht bist, dass du auf der Erde einen Unterschied machst. Ganz wichtig, vielleicht könnt ihr euch an die erste Predigt noch erinnern, als ich damals da war, dass ihr Licht sein sollt, dass ihr einen Unterschied machen sollt. So wie wir heute auch gehört haben, der Samariter, wir machen einen Unterschied. Und ganz wichtig, wir sind nicht komisch, sondern wir sind anders. Aber in dem Anderssein sollen wir nicht komisch sein. Weil wenn wir komisch sind, sind wir abschreckend für die Welt. Viele sagen, seitdem ich Christ bin, darf ich nicht mehr zu den Menschen hin, die Gott nicht kennen, die Dinge machen, die nicht gut sind. Ja, dann sage ich immer, ja, wie willst du denn dann Leute erreichen? Wisst ihr, es ist eine Herausforderung, ich weiß es. Ich bin selber früher Sportler gewesen und da wurde viel gefeiert nach den Spielen. Ja, entweder hat man verloren oder gewonnen, man hatte immer einen Grund, irgendwie zu feiern. Aber der Unterschied war, als ich dann Christ geworden bin, ich wusste irgendwas, oh Basti, du musst dich ein bisschen zurückhalten. Aber dann war ich für eine Zeit plötzlich komplett weg von den Leuten. Ich kam immer nur zum Training und zum Spiel. Ich dachte, nee, warum bist du so komisch geworden? Und ich hatte keinen Kontakt mehr zu denen. Ich hatte keinen Draht mehr zu ihnen, zu den Leuten. Und dann hat mir Gott gezeigt, Basti, ich habe dich rein gemacht. Und ich helfe dir, dass du nicht wieder verfällst in Alkohol und sonst was. Sei bei den Leuten. Sei bei den Leuten. Und wisst ihr, ab dem Tag hatte ich so viele Gespräche und Gebete mit den Leuten, die völlig in Schuld leben. Aber sie haben dadurch Gottes Liebe gespürt und erlebt. Weil sie kannten mich vorher, wie ich vorher war und wie ich nach meiner Entscheidung für Jesus mich verändert habe. Die hätten nie gedacht, dass der Basti mal irgendwann heiraten wird und Kinder haben wird. Warum? Weil ich immer gesagt habe, ich brauche keine Frau. Ich will nicht heiraten, ich will keine Kinder haben, nichts dergleichen, was soll ich damit, bringt gar nichts. Jetzt bin ich verheiratet, habe 3 Töchter, richtige Prinzessin, so ähnlich hübsche Prinzessinnen wie hier rumlaufen. Ja. Und sehe, was Gott in meinem Leben getan hat. Und das sehen die Leute aber auch, die mich von früher kannten. Und die wundern sich und fragen sich, was ist bei dir passiert? Und schon bist du im Gespräch. Aber wenn ich weg wäre, komisch wäre, woanders, abgeschottet, anonym in irgendeiner Kirche und ich bin immer nur sonntags da und bin nirgendwo anders, dann hören die Leute das nicht. So als kleine Erinnerung zu der Predigt von vor 2 Jahren, 2016. Okay, aber wir gehen weiter in das Autoritätsthema. Wisst ihr, der Punkt ist genau der. Wir sehen dieses geniale Kreuz. Und ich liebe das Kreuz, weil ich weiß, was Jesus dadurch für mich getan hat. Aber ihr seht, dass dieses Kreuz leer ist. Und viele Christen haben das Kreuzdenken, Jesus ist für mich gestorben. Er ist für meine Schuld gestorben und das ist alles richtig. Aber viele hören da auf. Der größte Sieg war aber nicht, dass Jesus gestorben ist. Sondern der größte Sieg war, dass Jesus wieder auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Den Teufel besiegt hat, alle Mächte der Finsternis besiegt hat, jede Krankheit besiegt hat, jeden Dämon besiegt hat. Und deswegen ist das Kreuz leer. Und diesen Schritt, den vergessen wir ganz oft im Alltag, im normalen Leben. Sonntags, ach ja, stimmt ja, Jesus, ja, ja, der ist ja auferstanden. Ach gut, Pastor Henry, dass du es nochmal gesagt hast, bevor die Predigt kommt. Mensch, ja, Jesus ist ja auferstanden. Ach, die Lieder, die sagen das ja auch, wir singen das ja sogar. Aber was ist mit deinem Alltag? Und ich möchte euch ermutigen zu sagen, hey, hinter euch steht der wahrhaftige Schöpfer der Welt. Du bist unterwegs mit jemand in dir, der die Welt geschaffen hat. Er ist vertreten durch den Heiligen Geist, der mit dir ist, der in dir ist. Und der Heilige Geist wird dich auch in schwierigen Situationen durchführen, aber nur, wenn du bereit bist, auch so zu gehen. In Markus 16, 17 bis 20. Steht Folgendes. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Lieben, das ist etwas, eine Verheißung, dass wenn du dich für Jesus entschieden hast, dass es normal ist, in dieser Autorität Jesu Christi zu leben, dass Menschen gesund werden, wo du Hände auflegst, dass da, wo schlechte Dinge sind, und hier ist es beschrieben, wie wenn du Schlangen aufheben wirst oder was Tödliches trinken wirst, ja, das wird uns jetzt nicht so oft passieren, aber es ist genauso ein Bild dafür, wenn etwas Schlechtes in deinem Leben passiert, dir entgegenkommt, wenn der Teufel versucht, dich zu ärgern, dann hast du die Kraft und die Autorität, dich dagegen zu stellen, nicht aus deiner Kraft, sondern weil Jesus in dir lebt. Und es hat noch nicht mal was mit den Geistesgaben zu tun, die ich über alles liebe, aber weil du dich für Jesus entschieden hast, weiß der Teufel, dass er eigentlich gegen dich keine Chance hat, weil Jesus in dir lebt. Wisst ihr, viele Christen beten, lieber Gott, du siehst diese Situation, der Teufel hat wieder zugeschlagen, bitte nimm du ihn weg, bekämpfe du ihn. Viele beten so wirklich lang und sagen, bitte Gott, mach du den Teufel weg, mach du die schlechte Situation weg. Aber ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass wir Jesus bitten sollen, dass er den Teufel nochmal besiegen soll. Ihr Lieben, der Teufel ist besiegt durch Jesus Christus. Wir brauchen Gott nicht oder Jesus nicht darum bitten, dass er wieder den Teufel besiegen soll. Ich glaube, bei manchen Gebeten sitzen die beiden da oben und denken sich so, wir haben doch schon alles gemacht. Es ist doch alles da. Die Bibel sagt, wir sollen dem Teufel widerstehen, dann wird er fliehen. Das ist was Aktives, was uns Christen gilt. Wir sollen ihm widerstehen. Und dann flieht er. Und der Teufel versucht es so lange, bis du verstanden hast, dass du widerstehen sollst. Und nicht bete, Herr Jesus, Jesus, bitte, bitte, bitte, mach du. Nee, du. Du hast die Autorität über die Mächte der Finsternis, über jede Schmerzen, über jede Krankheit, über alles, was dir entgegenkommt, was versucht, dich kaputt zu machen. Hast du die Autorität? Das sagt die Bibel, nicht ich. Also ich gebe nur das wieder, was die Bibel sagt. Wenn du das nicht glaubst, dann hast du entweder die Bibel noch nicht gelesen, dann solltest du schleunigst einen Bibelkurs hier machen, oder du glaubst nicht an das, was in der Bibel steht. Aber das Wort Gottes, das möchte der Teufel übrigens auch, dass du das Wort Gottes nicht kennst, dass du das nicht verstehst. Ist euch mal aufgefallen, bei welchen Themen wir Christen am meisten herausgefordert sind? Und zwar sind es die Themen, die dem Teufel überhaupt nicht gefallen. Komischerweise sind wir da am meisten herausgefordert, weil der Teufel versucht, uns von diesen Themen abzulenken. Das ist einmal was? Beten. Ja, aber wir gehen doch jede Woche zu unserem Mittwochsgebet. Wir beten mit. Das ist super, bitte macht es weiter. Es geht darum, wie du im Alltag mit Gott lebst, wie du betest, wie du in deinem Alltag das Land einnimmst, was Gott dir gegeben hat, dass du in Autorität betest und den Teufel zur Seite schiebst, weil du betest in Autorität. Der Teufel will nicht, dass du das machst, weil er weiß, dass er da nichts mehr tun kann. Wir beten viel zu wenig. Wir beten zu wenig. Ich auch. Immer dann, wenn ich predige und das sage, fällt mir ein, ach ja, ich ja auch. Ich könnte auch mehr beten, ihr Lieben. Und es geht dabei nicht um Disziplin, sondern es geht um eine Leidenschaft. Es geht um etwas, was in uns ist, was uns herauszieht aus der Dunkelheit und uns vorwärts drängt. Das zweite Thema ist Bibellesen. Bibellesen, ein paar schmunzeln schon gerade, ach ja, ich habe heute noch gar nicht Bibel gelesen. Ihr Lieben, der Teufel möchte nicht, dass du die Bibel kennst, weil wenn du die Bibel kennst, dann weißt du, wie du gegen den Teufel agieren kannst. Soll ich dir was sagen? Der Teufel kennt die Bibel. Der kennt die Bibel. Der kennt sie wahrscheinlich besser als du. Und deswegen weiß er auch, wenn du Dinge aus der Bibel nicht weißt, kann er hintenrum dich wieder schwächen. Er greift immer listig aus dem Hinterhalt an. Der steht nicht plötzlich da und sagt, hallo, ich will dich mal wieder ärgern. Nein, er kommt durch Themen, wo du schwach bist, versucht er sich reinzuschleichen in dein Leben. Und es geht auch nicht von einem Tag auf den anderen. Manchmal ist es über Wochen, Monate, Jahre. Und dann merkst du erst, Mensch, das war der Teufel. Warum? Weil du das Wort Gottes nicht kennst. Und ich merke selber auch, ey, regelmäßig in der Bibel lesen. Ja, ich habe es doch schon einmal durchgelesen. Ja, deswegen kennst du die Bibel aber noch nicht. Das kannst du sehen, wenn du die Bibel nochmal liest. Dir fallen plötzlich noch mehr Dinge, nochmal andere Dinge. Habe ich das überhaupt schon mal gelesen? Weißt du, wie oft es mir geht, wenn ich allein im Neuen Testament schon lese und denke mir so, warte mal, ich habe das doch schon mal durchgelesen. Wieso kenne ich diesen Vers nicht? Dir fällt immer wieder was auf. Deswegen ist es das lebendige Buch. Deswegen ist es das Wort Gottes. Das brauchen wir. Und der dritte Punkt, evangelisieren, missionieren, wie auch immer du das nennen möchtest. Menschen ins Reich Gottes führen, glaube ich, einer der größten, herausforderndsten Dinge. Die Arbeiter sind wenige, sagt die Bibel. Ihr Lieben, das sind die Themen, die dem Teufel überhaupt nicht gefallen. Aber wenn wir anfangen, in der Autorität Jesu Christi in diese Themen reinzugehen und reinzuwachsen, dann wirst du merken, wie sich dein Leben verändert. Dann wirst du merken, wie sich dein Leben verändert und du auch anfängst, anders zu beten. Wir haben im Johannes 14, Vers 14, ihr merkt, heute sind viele Bibelstellen, aber dies, ihr Lieben, die sind wichtig. Im Johannes 14, Vers 14 steht, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Davor steht aber auch, dass es steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet dieselben Dinge tun wie ich oder selben Werke tun wie ich und sogar noch viel größere, weil ich gehe zum Vater. Da sagt Jesus im Prinzip, hey, ich gehe weg, aber ihr werdet dieselben Dinge tun wie ich. Und wenn ihr jetzt mal auf das Leben von Jesus guckt, hat Jesus, wenn er Leute geheilt hat, wenn er Menschen befreit hat von Mächten, von Dämonen, hat er jedes Mal Gott gefragt, ob Gott es nicht tun kann? Nein, er wusste, in welcher Autorität er unterwegs war. Er hat es einfach getan. Er hat einfach gesagt, sei geheilt, sei frei. Er wusste, in welcher Autorität er ist. Und merkt ihr, wir beten manchmal auch so oft gegen Krankheit. Und beten, lieber Gott, bitte, nimm du die Krankheit weg. Die Bibel sagt hier aber, wenn ihr etwas in meinem Namen bitten werdet, so werde ich es tun. Und interessant ist, dass in der deutschen Übersetzung das Bitten im Prinzip nicht falsch, aber anders übersetzt ist. Und zwar ist im Urtext zu erkennen, dass das Bitten als Fordern gemeint ist. Also ich fordere auf, der Krankheit zu weichen. Ich fordere im Namen Jesus Christus auf, den Schmerz zu weichen. In der englischen Bibel könnt ihr das sogar am einfachsten sehen, wer ein bisschen Englisch kann. Da steht ask. Das kennen wir aus der Schule von, ja, ich frage mal, I asked something. Aber ask bedeutet übersetzt ins Deutsche auch unter anderem, könnt ihr nachgucken in der Übersetzung, fordern, einfordern. Das ist dein Recht, ist dort reinzugehen. Und wenn ihr so anfangt, für Dinge zu beten, wo ihr wisst, dass der Teufel dahinter steckt, wird es einen Unterschied machen in deinem Gebetsleben. Es wird einen Unterschied machen da, wo du für Menschen betest, die krank sind. Und du wirst sehen im Alltag, wenn du betest gegen Sachen, wo du herausgefordert bist, eine ganz andere Kraft dahinter steckt. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, was ist mit Fürbitte? Nur damit ihr nicht denkt, dass es hier einseitig ist. In Johannes 16, 23 steht dann genau der Gegenpart, den es natürlich auch gibt. Was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Da geht es um dieses Thema Fürbitte. Herr, ich bitte dich, zeig mir, wo kann ich den nächsten Job bekommen? Öffne die Türen, damit ich einen Job bekomme. Oder du für deine Kinder bittest. Oder was auch immer. Aber das hat nichts damit zu tun, den Teufel in die Schranken zu weisen. Das hat etwas mit Fürbitte zu tun. Das, was wir vorher hatten. Wenn wir im Dienst sind, wenn wir Menschen dienen, dann dienen wir in Autorität. Und ihr Lieben, als ich das verstanden habe, sind viel mehr Sachen passiert. Viel mehr Heilungen passiert. Viel mehr Dinge, die im Übernatürlichen nicht greifbar waren. Vielleicht eine Geschichte dazu. Ich habe mal eine Zeit lang in einem Wellnesshotel gearbeitet, wo sich die Inhaber für Jesus entschieden haben und vorher total in Esoterik drin waren. Das ganze Hotel war ausgerichtet mit Buddha und Reiki und Ayurveda und sonst was alles. Also nicht Aloe Vera, das ist ein Unterschied, sondern Ayurveda. Und ich habe dort teilweise dann die Hauskreise gemacht, habe die mit unterrichtet und geschult und so weiter. Und dann hat jemand plötzlich an einem Abend den Eindruck gehabt, wir sollten in die Wellnessabteilung gehen, in die Räume, und sollten da beten, dass nur der Heilige Geist etwas tut und sollten die Türrahmen mit Öl salben. So, jetzt müsst ihr bedenken, damals war ich auch noch ziemlich am Anfang meines Weges. Ich dachte so, ja, was soll es jetzt für einen Unterschied machen, wenn du da so ein bisschen Öl an das... Naja, gut, also wenn die wollen, dann machen wir das mal. Also ich war so ein bisschen skeptisch. Da sind wir durch alle Räume, haben gebetet, haben die gesalbt. So, am nächsten Tag, wo ich dann wieder im Hotel gearbeitet habe, sagte eine Ayurveda-Meisterin, also was Esoterisches, sagte nach 2-3 Behandlungen, also ich weiß nicht, was heute los ist, aber irgendwie fließt heute keine Energie. Amen. Als ich das gehört habe, ist mir so schnell bewusst geworden, was für eine Autorität haben wir, wenn wir in der Autorität Jesu Christi beten. Und wir haben an diesem Abend alle Mächte rausgeschmissen und haben gesagt, hier darf nur einer heilen und es ist der Heilige Geist. Keine andere Macht. Und am nächsten Tag kommt die raus und sagt, ihre ganzen Mächte, die da irgendwie rumschwirrten, die funktionieren nicht mehr. Ja, warum? Weil Jesus sie schon längst besiegt hat. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn Sachen Thema Heilung es einen großen Unterschied macht, wie du dafür betest. Und ich glaube, dass heute auch ein Moment ist, wo wir vielleicht nochmal kurz für Kranke beten. Ich weiß, dass es immer Leute gibt, die krank sind. Ich weiß, dass es auch immer Leute gibt, die schon 100 Mal ein Gebet bekommen haben und nie was passiert ist. Und hey, auch bei mir passieren nicht jedes Mal alle Heilungen. Ich kann dir auch nicht erklären, warum manche geheilt werden und warum manche nicht geheilt. Aber ich habe so oft erlebt, dass Leute zum 101. Mal gebetet haben und jemand dann geheilt wurde. Und diese Hoffnung zu wissen, dass Jesus für jeden da ist, die möchte ich immer versprühen. Wir zu Hause selber, wir haben gesagt, wir nehmen keine Medikamente, wenn mal jemand krank ist, Schnupfen, Fieber hat, sondern wir beten erstmal. Und wir haben heutzutage in unserer Zeit so schnell Angst vor irgendwelchen Krankheiten und irgendwelchen Dingen. Und ich möchte jetzt nicht, dass du einfach nur Tabletten absetzt, weil ich jetzt vorne sage, wir nehmen keine Medikamente gerade. Wir haben unserer Tochter auch schon mal ein Fieberzäpfchen dann gegeben, als nach einer Woche das noch nicht besser geworden ist. Aber versteht ihr, was ich meine? Wir sind in einer Welt, wir haben immer einen Ausweg. Und es fängt schon damit an, wenn ich Kopfschmerzen habe. Könnte ich doch eigentlich beten, ne? Ja, okay, ich bete mal. Und wenn es nicht klappt, weiß ich ja, ich habe ja eine Aspirin oben im Schrank. Und allein der Gedanke, der schmälert schon meinen Glauben in dem Moment. Ich weiß, es hört sich zu einfach an, aber es ist wirklich so, ja? Okay, also was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass du jetzt, wenn du jetzt vielleicht was hast, wo du regelmäßig Medikamente nehmen sollst, dass du es einfach wegnimmst. Das müsste dir der Herr ganz persönlich sagen. Aber ich möchte für euch beten, da wo jemand krank ist, dass vielleicht, wenn du regelmäßig Tabletten nimmst, dass Gott dich so berührt, dass er dich rausholt. Und ich habe eine der genialsten Sachen auch hier in Deutschland erlebt, aber weil wir ja mit dem Russischsprachigen etwas verbunden sind, in der Ukraine war das auch ein Thema. Da war eine Frau, die ich nicht verstanden habe, weil ich ja kein Russisch konnte, keine Übersetzerin da hatte. Die lag am Boden und röchelte da so vor sich hin, weil irgendwas Dämonisches passiert ist. Und ich habe einfach nur gesagt, im Namen Jesus Christus, jetzt fahr aus und Ruhe und keine Ahnung, ich wusste nicht, wie man es richtig macht. Auf jeden Fall wurde die auf einmal ruhig, obwohl die mich auf Deutsch nicht verstehen konnte. Wir haben sie 2 Jahre später wieder getroffen. Die war mit bei der nächsten Evangelisation, wo wir da waren. Sagt, hey, erkennt ihr mich denn nicht? Nee, die sah wie das blühende Leben aus, ne? Sagt sie, ja, ich damals, ihr habt für mich gebetet und es war die Frau, für die wir gebetet haben. Die war damals ganz dünn, knochig, sah total krank aus. Und da hat sie uns die Geschichte erzählt, dass sie nur in der Zeit in Odessa war, wo wir die Evangelisation hatten, weil sie zum Arzt musste. Weil sie hatte Hepatitis, die hatte Leberzirrhose, die hatte AIDS, alles Mögliche. Und nach diesem Abend ist sie zum Arzt gegangen und der Arzt sagte, ja, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie sind ihre Blutwerte besser geworden, das geht gar nicht. Und dann ist sie über die Zeit komplett frei geworden, geheilt worden. Und hat das ärztlich attestiert und es wurde im ganzen Land über eine Zeitung, über eine Zeitung weitergetragen. Wo ich so gemerkt habe, wisst ihr, je mehr wir studieren und lernen, manchmal beschränkt uns das noch mehr. Ich war damals ganz frisch Christ, ich hatte keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, der Werner, mein Chef, hat immer gemacht, in Jesu Namen. Okay, mache ich auch mal. Und hat funktioniert. Wir sollen so glauben wie die Kinder, sagt die Bibel. Ja? Hey, ihr Kinder, ihr seid ein Vorbild für uns. Oft genug. Meine Töchter auch. Die beten im Kindergarten oder in der Schule für kleine Kinder, wo ich manchmal so denke, aber nee, warum? Ist doch gut. Ja, hält jemand hin. Deswegen, ihr Lieben, lasst uns mal zu